Dialoge Seite 201, Machiavell. Ich verstehe nicht ganz, warum du aus dem Priester einen Freiheitsapostel machst. Ich habe das nie bemerkt. In der Geistlichkeit habe ich immer eine natürliche Stütze der absoluten Macht gefunden. Allerdings, wenn sie ihren Einfluss ausnutzen würde, um meine Regierung heimlich zu bekriegen, dann wäre ich imstande, ein Schisma hervorzurufen. Dialoge Seite 203. Ich weiß wohl, dass die Geistlichkeit nur mit einem nicht erfassbaren Einfluss gegen mich arbeiten wird, aber ich werde Mittel und Wege finden, diesen Bestrebungen selbst beim päpstlichen Stuhl Halt zu gebieten.